und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und er hängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt, dass wir es taugt, dass wir sind, dass der Gott des Gottes.